Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland vom 25. April 2013. Ein gerechtes und internationales Steuerabkommen muss Ziel sein. Zur aktuellen Steuerdiskussion erklärt Melanie Kalkowski, Bundestagskandidatin aus Nordrhein-Westfalen, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Zu Recht ist das Abkommen mit der Schweiz Mitte Dezember im Vermittlungsausschuss gescheitert. In Abhängigkeit von der Anlagedauer und Anlageform hätte das Steuerabkommen in vielen Fällen Steuerhinterzieher gegenüber ehrlichen Steuerzahlern begünstigt. Zusätzlich wären sie anonym und straffrei geblieben. Darüber hinaus sah das gescheiterte Abkommen die Möglichkeit vor, ein Jahr lang Schwarzgeld in anderen Ländern in Sicherheit zu bringen. Die aktuellen Geschehnisse zeigen vor allem eines: Wir dürfen bei dem Thema nicht mehr nur diskutieren, wir müssen endlich handeln. Ein gerechtes Steuerabkommen muss her. Ein internationales Abkommen, das Steueroasen austrocknet, ganz gleich, wo sie liegen. Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akawaku. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.